Kundgabennummer 195 vom 22.11.1937. Liebe des Heilands, mit geistigen Augen schauen. Dein Streben wird gesegnet vom Herrn, und vernehmen sollst du sein Wort. In wenigen Stunden schon kann dir genommen werden, was dir das Liebste ist auf Erden. Doch des Heilands Liebe bleibt dir in Ewigkeit. Und danach zu streben, ist viele Opfer wert, mein Kind. An diesem ewigen Quell sich zu laben, wird dir zuteil Tag um Tag. All deine Gedanken wende ihm allein nur zu. Dann wirst du auch ein Leben führen auf Erden, wie es ihm wohlgefällig ist. Alle Tage deines Lebens sollen ein einziges Gebet sein um die Liebe des himmlischen Vaters. Dann wird dir leicht werden, das Wandeln auf Erden, und ein Teil Gottes selbst kehrest du zurück zu ihm, wenn deine Zeit gekommen ist. Spricht der Herr mit dir, so geschieht es aus übergroßer Liebe. Und was er dir gibt in dieser Liebe, das führt dich wiederum zu Gott, nimmst du es mit dem Herzen auf. Es entwirren sich viele Fäden, und bald gibt der Herr dir ein klares Bild vom Schaffen und Wirken in der geistigen Welt. Dir ist beschieden, mit geistigen Augen schauen zu lernen in das Reich des Ewigen. Um dort wirken zu können, müsstet ihr eine hohe geistige Stufe auf Erden erreicht haben, um bei eurem Eintritt in das Jenseits euch eingliedern zu können in die Schar der emsig wirkenden Geistwesen. Sie alle walten nach Gottes weisem Ratschluss, und ihr Liebeswerk an weniger vollkommenen Geistwesen bereitet ihnen schon einen Zustand von nicht zu beschreibender Seligkeit. Dazu kommt, dass sie selbst vermögen zu sehen und zu empfinden als Lichtwesen, was dir jetzt noch nicht verständlich ist, dass sie in der Verbindung mit dem Heiland vermögen, sich in dieser Lichtfülle aufzuhalten und es ihnen Glücksempfinden ohne Maß bereitet. Nur die Liebe des Herrn Jesu vermag euch dahin zu führen, und durch die Liebe zu ihm werdet ihr sein werden in Ewigkeit. Amen.